Der niederträchtige Staatsterrorplan der Mehrheit des amerikanischen Geheimdienstes CIA und des südkoreanischen Nationalen Nachrichtendienstes gegen das höchste Führungsgremium der DEVK ruft bei der Armee und Bevölkerung der DEVK zornige Empörung hervor. Ho Song-guk, Offizier der koreanischen Volkstruppen des Innern, sagte, die Feinde sollen geplant haben, gegen das höchste Führungsgremium der DEVK einen Staatsterror mittels der biochemischen Substanzen zu verüben. Das Empörung. Die Welt werde erleben, wie die DEVK den Antiterrorkampf der Gerechtigkeit führe und wie jämmerlich das Ende derjenigen, die von der Verletzung der höchsten Würde der DEVK träumen, sei. Die Arbeiterin des Kosmetikbetriebes Pyongyang, Lim Suk-hi, bemerkte, dass man die Verbrecher bis zum Letzten vernichten solle, wo sie sich auch in dieser Welt verstecken mögen. Kim Chul-jin, Student der Technischen Universität Kimchaek, meinte, die Nation habe ein schweres Urteil über die Terroristen gefällt. Der gerechte Vernichtungskampf werde weitergeführt, bis man die terroristischen Fanatiker, die das höchste Führungsgremium der DEVK zu beseitigen versuchen, entschieden bestraft und ihre Hauptstützpunkte völlig vernichtet.